Geld ist auf der Bank. Ich habe kein Kredit mehr und ich bin schon wieder blank. Morgen nach Samstag und der Sonntag kommt darauf. Da komm ich dann vorbei, ich vermute die Bank hat mich auf. Ich hab kein Geld mehr auf der Bank, ich hab kein Geld mehr. Ich bin schon wieder blank, ich hab kein Geld mehr auf der Bank, ich hab kein Geld mehr. Und jetzt mach ich krank, was soll das Gelaber, weniger Lohn und so. Das alle Geld gekürzt, die letzte Hilfe sowieso. Ich verlobe jeden Tag, kollektiv im Freitagpark. Und ist der so dumm, dann bleibt der keine müde Mark. Ich hab kein Geld mehr auf der Bank, ich hab kein Geld mehr. Ich bin schon wieder blank, ich hab kein Geld mehr auf der Bank, ich hab kein Geld mehr. Und jetzt mach ich krank, kein Geld, kein Geld, ich hab kein Geld. Kein Geld, kein Geld, kein Geld, kein Geld. Kein Geld, ich hab kein Geld. Kein Geld, kein Geld, kein Geld. Kein Geld, kein Geld, ich hab kein Geld. Kein Geld, kein Geld, kein Geld. Kein Geld, kein Geld, ich hab kein Geld. Heute ist wieder Freitag, kein Geld ist auf der Bank. Ich habe kein Kredit mehr und ich bin schon wieder blank. Morgen ist Samstag und der Sonntag kommt dann auf. Da kommt ja nur mein Sohn und die Backen euch auf. Ich hab kein Geld mehr auf der Bank, ich hab kein Geld mehr. Ich bin schon wieder blank, ich hab kein Geld mehr auf der Bank, ich hab kein Geld mehr. Und jetzt mach ich krank, kein Geld, kein Geld, ich hab kein Geld. Kein Geld, kein Geld, kein Geld. Kein Geld, kein Geld, ich hab kein Geld.